WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche und die beginnt mit einer freien Themennacht heute, wie ihr das gewohnt seid. Also gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Nova. Guten Morgen, 25 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Hallo, Nova. Hi. So, weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen und zwar für ein Doppelleben. Ich bin eine ganz normale 25-jährige Studentin und arbeite nebenbei. Aber ich führe auch ein geheimes Leben als Domina. Wie lange schon? Also aktiv jetzt wirklich, dass ich mir mehrere Sklaven halte, seit 5 Jahren. 5 Jahren? Das ist ja schon eine gute Zeit. Ja. Vorab, was studierst du? Ich studiere Pflegemanagement. Ja. Du hast 5 Sklaven? Ja, genau. Das hört sich immer so für die, die sich in dieser Welt nicht so gut auskennen, ein bisschen lustig an. Was heißt das? Ja, was, genau. Was bedeutet also das? Ja, die meisten haben ja immer sofort, wenn sie an einen Domina denken oder generell an Dominanz und Devotsein, immer direkt vor Augen, da wird jemand ausgepeitscht. Genau. Und ganz viel Lack und Leder ist dabei. Man muss stramm stehen und ein bisschen Angst haben. Genau, das ist eigentlich gar nicht so. Also natürlich gibt es auch solche Vorlieben, sag ich mal. Aber eigentlich ist Dominanz mehr der Gedanke, dass man mit Männern spielt und dass diese ausgeliefert sind. Und das ist ja facettenreich. Und es gibt 1000 Varianten, wie man das leben und ausleben kann. Jetzt erzähl du mir von deinen 5 Sklaven. Gerne. Also ich bin 25 Jahre alt. Meine Sklaven sind zwischen 30 und 45 Jahre. Ich habe einen Hauptsklaven, mit dem fahre ich auch in Urlaub. Oh, so eng. Ja. Oh. Oder man geht auch einmal im Monat zusammen essen. Das ist ganz unterschiedlich. Das sind alles tatsächlich Männer, die sehr erfolgreich in ihrem Job sind. Also das Klischee, die den ganzen Tag befehlen und letztendlich dominant sind, aber dann bei dir devot sind. Genau, das ist ein Klischee, was ich nur bestätigen kann. Mhm. Ja. So, und die anderen? Wie die anderen? Die anderen Sklaven. 5 Ach so, nein, ja, die sind alle sehr erfolgreich in ihrem Job. Ah, okay. Genau, also einer hat mehrere Lebensmittelgeschäfte, der andere ist Bilanzbuchhalter bei einer großen Firma. Wie oft triffst du dich denn mit deinen Sklaven? Wahrscheinlich ist das unterschiedlich, je nach Enge der Bindung, oder? Es kommt doch darauf an, wie man Zeit hat. Also nicht alle meine Männer sind Single. Mhm. Tatsächlich sind einige darunter, die auch eine Familie haben und verheiratet sind. Folglich kommt das nicht so sehr oft vor, dass du sie triffst. Vielleicht einmal in der Woche oder so, den einen oder anderen. Ja. Also einen treffe ich zum Beispiel nur einmal im Monat. Dafür treffen wir uns aber dann auch wirklich 2 Tage am Stück. Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich. Und auch alle wollen unterschiedlich dominiert werden. Genau. Das ist auch nicht immer gleich. Das ist nicht gleich. Ich könnte mir vorstellen, dass das 5 verschiedene Varianten des Dominiertwerdens sind. Ja, es muss abwechslungsreich bleiben für mich. Nimm mal den einen, mit dem du sogar in Urlaub fährst. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen, wenn du mit deinem Sklaven in Urlaub fährst? Also wenn wir gemeinsam in den Urlaub fahren, dann das ist bisher auch nur einmal vorgekommen. Dann sieht das so aus, dass wir in der Öffentlichkeit uns auch sehr diskret verhalten. Aber es gibt so ein paar Spielchen zwischen uns. Also wenn ich zum Beispiel sitze, dann muss er unter mir sitzen. Also muss ich dann auch dann auf den Boden zum Beispiel setzen. Mhm. Oder solche Sachen. Also wir schlafen auch zum Beispiel nicht in einem Bett. Das Bett gehört mir. Aber in einem Zimmer und er muss dann auf dem Boden liegen? Ja, genau. Ja. Er kriegt dann so ein Hundekörbchen. Ach so, das wurde dann mit in den Urlaub genommen, das Hundekörbchen. Genau. Ja. Ja, aber was macht ihr denn dann so, wenn ihr dann, ihr geht dann gemeinsam auf das Hotelzimmer, beispielsweise am Abend? So, und dann, genau, was also, passiert dann? Es gibt, es ist ein Spiel von Erziehung. Und wenn mein Sklave nicht das tut, was ich von ihm möchte, dann wird er bestraft. Und es kann zum Beispiel sein, dass er auch unter anderem ausgepeitscht wird oder dass er stundenlang in einer gewissen Position verharren muss. Mhm. Er darf mich nicht anschauen. Es gibt auch sexuelle Handlungen. Zum Beispiel? Dass ich mich zum Beispiel selbst befriedige und mein Sklave muss einen Peniskäfig tragen. Was muss er? Ein Peniskäfig? Genau. Was ist das? Also ein Käfig das, um den Penis herum? Genau, das ist quasi ein Keuschheitsgürtel für einen Mann. Okay, wir spielen es durch. Du sitzt da in deinem Hotelzimmer und befriedigst dich selbst. Dein Sklave sitzt auf dem Boden. Mhm. In der Regel nackt oder nicht nackt? Meistens nackt. Nackt, okay. So, jetzt muss der Sklave den Penisgitter um sich herum anlegen. Mhm. Und dann? Und folglich bekommt er eine Erektion. Ah. Und Aua. Das tut weh. Mhm. Und du hast deinen Spaß. Ich habe meinen Spaß daran, und ja. Er sitzt da jammernd und möchte gerne, aber kann nicht. Und kann nicht, aber genau. Möchte gerne. Genau. Ich verstehe. Aber da musst du... Auch ja, bitte? Es gibt auch zwischen mir und meinen Männern keinen Geschlechtsverkehr. Nie? Nein. Was kostest du denn? Also ich mache das nicht gewerblich, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht so, dass wildfremde Männer zu mir kommen und mich bezahlen, sondern das sind Männer, zu denen ich wirklich eine Beziehung, also diese Beziehung pflege. Nova, wir stellen uns mal vor, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und finden uns vielleicht auch ganz ganz nett. Ich will dein Sklave werden. Ja. Was muss ich machen? Also erstmal müssen meine Sklavenanwärter mir gehorchen in allem. Mache ich. Muss das Gefühl haben, dass sie wirklich ganz bei mir sind. Bin ich. Mit ihren Gedanken und absolut. Allem. Absolut. Dann kommt es zu Treffen. Ja. Ganz normale Treffen. Mhm. Man lernt sich kennen, man baut Vertrauen auf. Also es ist unglaublich viel Vertrauen, was aufgebaut werden muss, natürlich. Wie viel Mal muss ich mich mit dir treffen, bis ich dann endlich mal mit dem Hundehalsband durch die Wohnung wandern kann? Das kommt immer ganz drauf an. Also bei meinem Hauptsklaven hat es eine ganze Weile gedauert. Ja. Weil er halt eine Familie hat, er hatte kleine Kinder zu Hause und konnte sich nicht so ganz fallen lassen, auch nicht ganz darauf einlassen. Aber also ich mag schon, so schnell geht's nicht. Nein. Nochmal die Frage, nimmst du überhaupt gar nichts von diesen Männern, von deinen Sklaven? Doch, also man muss sich das so vorstellen, ich habe 5 verschiedene Freunde, mit denen ich alle nicht schlafe, aber meine Freunde machen mir Geschenke. Kannst du denn auch schon mal dem Sklaven befehlen? Also ich möchte jetzt gerne ein schickes Cabrio geschenkt bekommen. Geht das? Kann ich auch, ja. Hast du schon mal? Also ein Cabrio nicht, nein. Aber so ein bisschen was Wertiges? Ja, also dadurch, dass die Männer auch alle sehr gut verdienen, machen die das auch alle eigentlich freiwillig, mehr oder weniger. Aber als ich mit meinem Hauptsklaven im Urlaub war, waren wir auf Bali. Ja. Alles 5 Sterne, Luxus, all inclusive, also alles, was man sich vorstellen kann, das hat er auch bezahlt. Ja, okay. Und wenn du mal eine schicke, sehr teure Handtasche für 2000 Euro haben möchtest, nehmen wir es mal an, könntest du das ja so befehlen. Ja, aber das Spiel zwischen, also was ich ganz gerne mache, ist, meine Männer müssen mir zum Treffen zum Beispiel oder zu einem ganz besonderen, speziellen Treffen dann ein Geschenk mitbringen. Mhm. Und wenn das Geschenk nicht meinen Wertvorstellungen entspricht, dann werden sie zum Beispiel bestraft. Und wenn doch, dann werden sie belohnt. Was war das Wertvollste, was du bisher geschenkt bekommen hast? Außer der Bali-Reise? Das Wertvollste, was ich geschenkt gekriegt habe. Da muss ich überlegen. Okay, da merke ich schon, das läuft schon im Rahmen. Das ist jetzt nicht so... Nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich, ich gehe ja auch arbeiten. Mhm. Also ich lebe davon ja nicht, ne? Aber ich, fällt dir gar nicht, kannst du gar nicht so ad hoc jetzt sagen, was das Wertvollste ist? Nein. Also ich hab, es gibt viele Wertgegenstände, ja. Also das neue iPhone zum Beispiel, das muss ich mir nicht kaufen, das bekomme ich geschenkt. Laptop. Mein Fernseher, Laptop, genau sowas. Ja. Aber auch schicke Kleidung, natürlich auch viel Unterwäsche. Ja. So, das ist ein Doppelleben. Genau. Wer aus deinem privaten Umfeld, wo du die brave Studentin bist, weiß von dieser anderen Welt? Keiner. Niemand? Nein. Hast du nicht Angst, dass es irgendwie rauskommt? Irgendwo... schon, aber irgendwo, wenn es rauskommen würde, wäre es auch irgendwo eine Erleichterung vielleicht. Weil es ist natürlich auch sehr anstrengend. Ne? Ich muss dazu sagen, ich bin halbe Türkin. Mhm. Und es ist schwierig. Ich habe auch ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie. Okay, ich verstehe. Das wäre natürlich wahrscheinlich ein Riesentheater, wenn die Familie das erfahren würde. Absolut. Was ist denn eigentlich mit Stichwort Liebe und Freund? Hast du einen Freund? Aktuell nicht. Könntest du denn nebenher? Hattest du schon mal einen Freund, während du die Sklaven gehalten hast? Ja, auch 2 Jahre lang. Dann wird's kompliziert. Ja, das war auch sehr kompliziert. Das hat auch ganz lange gedauert, bis ich mich da irgendwo anvertrauen konnte, weil man fällt natürlich nicht in der Tür ins Haus, hey. Wie, du hast dich ihm anvertraut und hast dem Freund das irgendwann gesagt? Ich hab's versucht, so ein bisschen so durch die Blume und... Pass mal auf, also ich habe da so... 1, 2 Sklaven, ist nicht so schlimm. Ist natürlich schwierig, ne? Wie kann man das durch die Blume sagen? Entweder man sagt es, oder man es nicht. Das stimmt. Hat das denn kapiert dann, was du machst? Er hat es kapiert, er hat es überhaupt nicht verstanden. Was auch für ein Wunder. Ist natürlich auch irgendwo klar. Es kann man ja natürlich nicht von jedem verlangen, das weiß ich auch. Er sich getrennt von dir danach? Jein. Also läuft mir tatsächlich heute noch hinterher. Vielleicht schon 2 Jahre her. Vielleicht könnte er der 6. Sklave werden. Nein, ich glaube nicht. Aber du spielst doch wirklich mit dem Feuer. Der könnte doch zum Beispiel quatschen. Ach nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaubst du nicht. Mm-mm. Mm-mm. Wie soll das weitergehen, Nova? Ja, das ist wie so ein leckeres Stück Kuchen, das man quasi vor sich hat. Ne, ist total lecker und verführerisch und man möchte es jetzt unbedingt essen, aber man weiß, es ist eigentlich nicht so gut, weil es geht sofort auf die Hüften. Aber das Problem ist, dass du wirklich in einer Lügenwelt lebst und vor allen Dingen, wenn du in eine Beziehung kommst und dafür vielleicht sogar auf Liebe verzichten musst, dann wird's haarig, finde ich. Dann geht's nicht. Ja, also irgendwann, also ich hätte schon gerne eine Beziehung. Irgendwann, so, das wäre schon Aber Liebe dann fehlt einem natürlich auch ein bisschen. Es ist ja nicht so, dass ich knallhart durchs Leben laufe und 24/7 nur durchgehend hart bin. Ich will ja auch Liebe. Ja. Kamst du denn eigentlich schon mal auf die Idee, dieses vielleicht doch professionell zu machen und davon zu leben? Ich weiß es nicht. Also der, es gab auch viele Gespräche darüber. Man ist ja auch, man tauscht sich ja auch gerne so auf Plattformen im Internet auch mit anderen aus. Mhm. Aber ich brauche genauso wie meine Sklaven Vertrauen zu mir brauchen. Mhm. Brauche ich auch Vertrauen zu denen. Ah, ich verstehe. Ich will es nicht. Also, ich verstehe es nicht falsch. Ich will es ja auf keinen Fall einreden. Ich sehe gerade, Nova, dass unsere Zeit rennt davon. Okay. Ich finde es sehr interessant, mit dir zu sprechen und könnte noch sehr länger, noch viel länger mit dir sprechen. Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du es mir erzählt hast. Ich kann dir wirklich nur sagen, sei vorsichtig mit dir und deiner Psyche, dass du keinen Schaden davon nimmst und vor allen Dingen keine Leidenschaft der Welt ist es wert, dass man die Liebe kaputt macht oder die Liebe verhindert dadurch. Ja. Okay, lass uns mal so stehen. Liebe Nova, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050 oder mail domian@wdr.de. Hier ist Julia. Julia ist 33. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Julia. Furchtbar nervös. Wir kriegen es schon hin. Weswegen hast du angerufen, Julia? Also ich habe nicht nur angerufen, ich habe auch schon mehrfach bei anderen Themen, wo es vielleicht hätte passen können, irgendwie eine Mail geschrieben. Also und im Vorgespräch wurde ich gefragt, was ich mir eigentlich verspreche von dem Anruf. Und da musste ich nochmal drüber nachdenken irgendwie. Also ich habe eigentlich angerufen, weil ich vermutlich sowas in der Art wie nekrophil bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das Thema bei euch schon mal gab, irgendwie mit jemand, der halt wirklich sexuelle Handlungen auch zugegeben hat, vorgenommen zu haben. Das habe ich nicht. Das ist auch eigentlich im Endeffekt nicht mein Ziel irgendwie. Es geht mehr um Berühren und Anfassen. Entschuldigung, ich mache das gerade. Und was ich eigentlich vor allen Dingen will, dass andere Menschen, denen es genauso geht, vielleicht was davon haben und ja, sich nicht total krank fühlen. Mhm. Ja. Dann erzähl doch mal. Also Nekrophilie bedeutet, dass man sich zu Toten hingezogen fühlt. Und also im Endeffekt, es gibt Unterschiede. Es gibt die klinische Nekrophilie. Ich habe ganz viel darüber geredet und halt, also es gibt wohl mehrere Sorten davon irgendwie so. Und diese Art klinische Nekrophilie schreibt man zum Beispiel auch Adolf Hitler zu. Also er hat sich Ambition zu Krieg gehabt, zu allem, was Tod und was Verderben ist. Das habe ich nicht. Ich will nicht töten. Ich will auch niemanden zum Ableben bringen und zu dem zu kommen, was ich mir wünsche. Mhm. Hat das bei dir eine sexuelle Komponente? Teilweise, ja. Und das ist halt eben das, was mir am meisten Angst macht, dass es halt eben in die Richtung geht. Mhm. Vorher war es morbide Fantasie. Vorher ging es darum, dass ich ein bisschen Grufti-mäßig und halt Totenschädel toll fand und das auch nicht eklig fand, wenn irgendwo ein totes Tier war. Und es hat sich dann halt irgendwie auch im Laufe jetzt mit einer Bekanntschaft, die ich im Internet gemacht habe, hat sich das dann halt irgendwie eben gezeigt. Und ich habe es halt sozusagen zugelassen, dem weiter nachzugeben und habe halt eben gespürt, dass es da halt auch um eine Art von Liebe geht und nicht mehr nur um... Okay, dann beschreib mir mal völlig tabulos jetzt ist es auch egal, nun bitte ich dich auch um Offenheit, eine Fantasie, eine Sehnsucht. Ja, also ich habe zum Beispiel heute gelesen, also auch dadurch, dass ich halt eben jetzt nochmal akut irgendwie öfters geschrieben habe, irgendwie so, habe ich mich da auch wieder mehr mit beschäftigt. Ich versuche das öfters zu verdrängen. Stand halt jetzt gerade im Internet, ich google gelegentlich mal unbekannte Tote, abgesehen mal von den einschlägigen Seiten wie Rotten Ogrisch und Best Gore Ogrisch ist leider nicht mehr vorhanden, aber das sind so die Seiten, wo sich Leute wie ich dann tummeln. Okay, keine Ahnung. Da war halt irgendwie ein Bericht, dass irgendwie eine Leiche am Rheinufer gefunden wurde, der Torso und die Kopf und Arme fehlen und sowas halt zu finden oder halt jemand zu finden irgendwie so, der, also eine Leiche zu finden, das wäre schon, also... Okay, nehmen wir mal an, du hättest diesen Torso am Rheinufer, du hättest diesen Torso gefunden. Ich weiß, dass ich nicht hätte machen dürfen, aber also ich hätte wahrscheinlich schon auf jeden Fall, wenn ich den Sack aufgemacht hätte, hätte ich nicht sofort die Polizei gerufen. Ich hätte zumindest irgendwie genau geguckt und vielleicht auch angefasst, was halt eben aber auch schon wieder überhaupt für Ermittlungen und sowas gefährlich ist. Ich will mit dieser Sache halt einfach niemand schaden, aber es ist halt schon etwas, okay, ich, ist, glaube ich, noch nicht gefährlich, aber es ist halt schon deswegen frage ich dich ja auch, damit ich richtig verstehe, wie weit die Fantasie geht. Das heißt, du hättest den, also nehmen wir an, der Torso wäre in einem Müllsack gewesen, ich glaube, so war es auch. Ja. Du hättest den Sack aufgemacht. Was hättest du dann mit diesem Leichenteil, mit diesem großen Leichenteil getan? Also ich wäre erstmal ziemlich baff gewesen, dass es überhaupt passiert irgendwie, dass ich sowas finde irgendwie so, und ich hätte es nicht geschafft, irgendwie zu widerstehen, dass ich wenigstens berührt hätte. Angefasst. Angefasst und halt eben dieses Typische, was ich halt auch, wenn ich Tiere finde auf der Straße, halt dieses Streicheln, also es ist halt, ich will nicht irgendwie so mich drauflegen und das Ficken irgendwie, aber ich will halt einfach halt berühren, schon streicheln, wie halt andere Menschen im Leben. Nehmen wir an, das hättest du gemacht, du hättest diesen Torso gestreichelt. Wäre das einhergegangen bei dir mit einer sexuellen Erregung? Diese sexuelle Erregung wird halt durch die Angst und durch das schlechte Gewissen gebremst. Aber wenn ich mir Filme halt wie Necrophile Passion angucke oder so, und ich bremse mich auch bei echten Filmen über Toten, dass ich sowas da nicht denken darf. Aber das lasse ich laufen, wenn ich mich halt selbst befriedige. Dann lasse ich sowas laufen und andere lassen da Pornos laufen. Oder in der Selbstbefriedigung, wir sprechen ja jetzt ganz offen, sonst bringt ein solches Gespräch ja auch nichts. Ja, in der Selbstbefriedigung stellst du dir schon vor, dass du einen Leichnam berührst, streichelst. Da stelle ich mir auch mehr vor. Also da geht es dann halt auch weiter. Was stellst halt du dir konkret mit einem Leichnam vor? Es gibt ja die Filme wie Nekromantik, und da ist halt die Frau, die lässt halt irgendwie langsam irgendwie einen Toten verwesen. Macht dem halt, also steckt dir einen Besenstiel unten rein und benutzt die halt quasi wie als eine Sexpuppe. Und sowas, so weit geht's dann halt in dem Fall auch irgendwie. Aber ich erlaube mir halt diese Vorstellung nicht mit wirklich Menschen, die es gibt irgendwie. Also ich traue mich nicht irgendwie, das noch nicht mal zu denken. Aber es ist halt wirklich, wie andere Pornos gucken, gucke ich mir dann so einen Film an. Nun würde ja jeder, 99% der Menschen empfinden tiefen Ekel auf einer verwesenden Leiche. Natürlich, und irgendwie, ich habe Nekrophile kennengelernt im Internet, das sind alles Leute, die nur diese frischen Leichen, die halt von hübschen, toten Frauen reden, die sich nicht bewegen. Das ist nichts anderes meiner Meinung nach als ein Fetisch für Schlafende oder für Frauen, die sich nicht wehren oder bewegen. Das ist was ganz anderes. Bei dir geht es so weit, dass die Leichen auch verwest sein könnten. Das ist eher sogar das, was ich mir wünschen würde. Also ein Partner von mir, der hat sich extra halt auch für mich totgestellt, weil er das wusste, dass ich sowas halt interessant finde. Und das ist auch schon sehr reizvoll, aber ist nicht das. Es geht halt wirklich um dieses, was andere. Ein Ekelgefühl würdest du dir nicht vorstellen können, auch wenn du die Gerüche riechst. Ich denke, bei den Gerüchen würde ich mich ekeln. Das ist halt eben das, wo ich halt denke, ich bin nicht so, wie das beschrieben wird bei den typischen Nekrophilen, die wirklich für starke, schwere, ekelhafte Gerüche Lust empfinden. Und ich bin auch kein Psychopath, der keine Empathie empfindet und jemanden töten will. Aber ich habe halt irgendwie genau das, was Nekrophile haben, irgendwie so halt ohne diese bösen Eigenschaften. Du hast, um es nochmal klarzustellen, du hast es am Anfang ja auch gesagt, du hast noch nie einen realen Kontakt mit einer Leiche gehabt. Nur mit Tieren. Da ist es halt auch nicht sexuell, sondern da ist es halt auch streicheln, wie ich halt auch ein normales Tier anfassen würde. Mhm. Aber halt auch schon, das ist ja auch schon nicht normal, und das war auch schon in meiner Kindheit. Und es ist halt, wie gesagt, weg gewesen. 10 Jahre lang irgendwie, ich war sehr, sehr drogenabhängig irgendwie so. Ich habe auch immer noch Probleme damit irgendwie, aber nicht mehr aktiv. Von keinen Drogen, die mich verrückt machen. Also das kann ich sagen, es war Heroin irgendwie, das macht mich höchstens tot oder müde. Aber also nochmal langsam. Es war 10 Jahre weg, diese Sehnsucht danach. Habe ich richtig verstanden jetzt? Ja, also ich habe das zwischendurch schon im Kopf gehabt, aber ich habe es nicht mehr, also ich versuche es ja zu verdrängen, ich versuche es ja wegzukriegen. Mhm. Ich versuche ja im normalen Moment nicht dran zu denken, außer ich gucke halt irgendwie gezielt die Sachen an. Wie, auf diesen hast du eine Erinnerung, wie und wann es anfing zum ersten Mal? Ich weiß, dass ich seit klein auf irgendwie immer wenn irgendwo wir auf dem Friedhof waren, irgendwie Vampirgeschichten fand ich toll. Ich habe immer meine Mutter gefragt, ist da noch eine Leiche drin, wenn irgendwo so ein Steinsarg war. Ich wollte immer irgendwo hin, aus der Stadt, wo ich herkomme, da gibt es auch so ein Museum, wo mumifizierte Leichen liegen. Irgendwie da wollte ich immer unbedingt rein und mir das angucken. Mhm. Und alle hatten Angst und ich habe irgendwie so halt das Glas auf dem Sarg angefasst und so. Schnell habe ich verstanden, es ist nicht normal, aber... Was machst du vom Beruf? Nichts. Dadurch, dass ich aufgrund, also ich bin zwischendurch immer am Jobben, ich putze zurzeit, ich bin arbeitslos. Aufgrund meiner Suchtproblematik habe ich mir viel versaut. Wie sieht denn die Suchtproblematik im Moment aus? Ich bin substituiert. Ich denke jetzt, jeder, der das jetzt hört, der weiß jetzt irgendwie so, wer ich bin. Ich hoffe, dass es niemand sieht. Du bist, substituiert. Vielleicht erklärst du es kurz den Leuten, die das nicht so genau auf dem Schirm. Ja, ich bekomme also Substitution bedeutet Ersetzung auf Deutsch. Ich bekomme ein Medikament, was Heroin ersetzt. Genau, und deshalb musst du kein Heroin mehr nehmen. Genau. Gab es in den letzten Jahren auch normale Sexualität, was man normale Sexualität nennt? Da hört sich mich ein bisschen gewundert gerade. Also das heißt normale Sexualität. Ich bin auch in der Szene, in die Dame vor mir ist irgendwie, ich bin in der BDSM-Szene irgendwie also angekommen sozusagen. Und aber das hat, glaube ich, keine Zusammenhänge. Mhm. Mit der, ich bin halt Borderlinerin, da ist es bekannt, dass man immer an irgendwelche Grenzen und Extremen geht. Das habe ich auch schon gedacht, dass es vielleicht damit einfach zu tun hat, dass es wieder nur so ein Ding ist, wo ich halt aber ich rede da ja nicht drüber, ich prahl damit ja nicht rum. Mhm. Bist du im Moment in einer Beziehung? Nein, gerade nicht. Wenn du in einer Beziehung bist, bist du heterosexuell oder lesbisch? Ich bin, ich liebe geschlechtsübergreifend. Ich kann jedes Menschen lieben, ja. Aber eher Männer. Jetzt hast du gesagt, du bist Borderlinerin, das ist eine psychische Erkrankung. Ich gehe davon aus, dass du dann auch in diversen Therapien schon warst oder vielleicht bist. Es geht jetzt die nächste los in, ich hoffe, spätestens 3 Monaten, ja. Hast du bei den letzten Therapien oder bei deiner letzten Behandlung dieses Thema Nekrophilie bei deinem Therapeuten angesprochen? Nee, also als ich 23 war, das war die ersten, beziehungsweise es waren 2 fast. Da war mir das alles noch nicht so klar, außer eben morbide und alle fanden es eklig, dass ich Tiere immer so angefasst habe. Ich war die Ratte erlöst hat. Und bei der letzten irgendwie so, da ist das halt gerade erst wieder hochgekommen. Da habe ich ja jemanden kennengelernt in einer anderen Stadt, der halt zum ersten Mal von sich als Nekrophil gesprochen hat. Okay, du hast es also nicht angesprochen. Nein. Und ich habe da auch Angst vor, weil da sitze ich vor denen, die wissen, wer ich bin. Und es ist halt schon etwas irgendwie so, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass ein Therapeut dann im Hinterzimmer mit seinen Kumpels drüber spricht, oh, ich habe da eine, die Nekrophil, das glaube ich nicht, dass Frauen Maden da unten haben und irgendwie, ich habe das mal einer falschen Person so ein bisschen angedeutet irgendwie und die hat sich halt auch witzig gemacht irgendwie, ich habe bestimmt Maden in meiner... Nein. In der Regel kannst du davon ausgehen, dass ein Therapeut genauso ist wie ein Arzt, der natürlich unter der Schweigepflicht steht und sich darüber nicht lustig macht. Julia, ich bin sehr erschrocken über all das, was du mir gerade gesagt hast. Ich verurteile dich moralisch nicht, wirklich nicht. Ich verurteile mich selbst moralisch. Aber ich appelliere wirklich an dich, dass du, wenn du jetzt in eine neue Therapie gehst, dass du das deinem Therapeuten anvertraust. Ich halte das wirklich für eine schlimme Deformation und einen Krankheitszustand. Ich denke halt immer, solange das so bleibt, solange ich nicht mehr mache, ist das doch okay. Ja, aber ich höre, wie du mir das erzählst und unter welchem Druck du auch stehst und unter welchem Leidensdruck du stehst. Deswegen wäre es ja so sehr gut, wenn man das therapeutisch behandelt, dass man die Ursachen findet, dass man da rangeht, dass du weg aus dieser furchtbaren, auch aus dieser furchtbaren Fantasiewelt kommst, dass man dir hilft. Das ist vor allem eher lustig erzählt. Mein bester Freund guckt jetzt auch gerade zu, der ist bestimmt wahrscheinlich auch erschrocken irgendwie. Weil ich das, also alle fanden halt immer, ach, das ist doch nichts, das ist jetzt zum ersten Mal, dass jemand das so sagt. Die fanden das lustig, wenn du das erzählt hast, deine Freunde? Ja, ich hab's auch nie so richtig ernst erzählt. Nein, er fand das nicht lustig irgendwie, aber keiner nimmt das halt richtig ernst irgendwie. Ich nehme es sehr ernst, was du sagst. Aber das heißt keiner, ich hab's auch erst 4 Personen erzählt. Und wie gesagt, ich finde, das gehört ganz schnell in gute therapeutische Hände, damit du von diesem Dämon wegkommst, der dich da beherrscht. Dein Leben ist verschattet dadurch, dass du solche Gedanken hast. Du kannst kein entspanntes und gutes Leben führen. Ja, schon aus anderen Gründen nicht. Irgendwie gut, seitdem es sind so noch viele Baustellen, ist mir schon klar. Es hängt alles sicher miteinander zusammen. Aber weißt du, um auch zu verhindern, dass du nicht wirklich irgendwann eine Dummheit tust. Ja, es ist halt vor allem irgendwie jetzt halt, ich habe mich in jemanden verliebt irgendwie so und der will mich nicht so richtig irgendwie halt nur auf körperlicher Ebene. Und das ist halt auch, da gehen die Fantasien am ehesten hin. Halt die Menschen, die ich liebe, da ist natürlich so, dass irgendwie so, wenn die Person tot wäre, wäre es schön irgendwie so. Deswegen hatte ich irgendwie beim letzten Thema halt auch einmal und deshalb nicht gemeldet. Ja, und deshalb muss das absolut abgebremst werden. Ich bitte dich jetzt, du hast das Vertrauen gehabt, du hast es mir erzählt. Dann bitte ja, ich will halt auch das andere dann den Mut finden, was Richtiges zu machen und wenn. Genau, aber jetzt reden wir erstmal über dich und ich hoffe, dass du den Mut auch findest, das Richtige zu machen. Deshalb bitte ich dich sehr, Julia, jetzt aufzulegen und dann auch nochmal mit meiner Psychologin zu sprechen, die dir ein Wegweiser sein wird für das, was du tun sollst. Du wirst ja nicht verurteilt, es wird dich keiner auslachen, wir nehmen dich ernst und alles, was in unserer Macht steht, unternehmen wir, dich wirklich in eine Richtung zu weisen, in der du dann weiter morgen gehen kannst und in den nächsten Tagen. Ja? So, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von meiner Psychologin, der Heike, zurückrufen. Okay, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Julia. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Abend. Danke. Auf Wiederhören. Ja. 1.31 Uhr. Hier ist Vanessa. Vanessa ist 27. Guten Morgen, Vanessa. Ja, guten Abend, Domian. Vanessa, guten Morgen. Um was geht's bei dir? So, und zwar habe ich jetzt mittlerweile seit einem Jahr eine Affäre mit einem 43-jährigen Mann. Der ist verheiratet, hat zwei Kinder. Seit einem Jahr? Ja, genau. 43 Jahre, zwei Kinder. Genau. Wie sieht denn die Affäre aus? Wie oft zum Beispiel seht ihr euch? Boah, das hat schon überhand genommen. Also wir sehen uns mittlerweile fast jeden Tag, ja. Außer am Wochenende, da ist es halt ein bisschen schwieriger. Bist du auch in einer Beziehung? Ich bin Single. Du bist Single? Genau. Ist es eine reine Sexaffäre? Ja, und zwar geht es speziell auch um den Fetisch BDSM und SM. Da haben wir es aber heute mit. Ja, aber ehrlich. In welcher Rolle bist du? Ich bin die Sub, also ich bin die Devote. Die Devote. Das heißt, du lässt dir den Po versohlen, um es mal profan auszudrücken. Ja, schon ordentlich mittlerweile. Mit ordentlich schon. Ja. Und immer wenn ihr euch trefft, seid ihr in so einer Session dann? Also nein, mittlerweile nicht immer, weil man kann schon sagen, dass wir uns lieben mittlerweile. Mhm. Und was macht ihr denn außer Sex oder den diversen Spielen, was macht ihr sonst noch? Nicht viel. Also wir besuchen viel Clubs auch, gehen auf spezielle Fetischpartys. Ach so, also schon alles so ein bisschen themenbezogen. Also ich bin schon nymphomanisch veranlagt auf jeden Fall und er auch und das passt ganz gut. Du bist nymphomanisch veranlagt. Ja. Kommt es denn überhaupt zum wirklichen Sex zwischen dir und dem Mann? Ja. Das schon. Also er lässt dich nicht nur zappeln, wie wir es gerade gehört haben. Nein, also du kannst dir das so vorstellen, dass wir erstmal zwei Stunden miteinander spielen, wie wir es immer gerne nennen, und dann aber trotzdem noch sexuellen Verkehr haben. Mhm. Ja. Vielleicht beschreibst du es mir mal, damit ich mir eine Vorstellung machen kann, was ihr macht und wo deine Grenzen sind. Also ich bin in meinem Privatleben zum Beispiel sehr dominant. Mhm. Also die Neigung habe ich aber trotzdem zum Devoten. Und also er fesselt mich schon immer relativ fest, dass ich mich also auch nicht wehren kann. Mhm. Sonst würde ich es nämlich tun. das geht von Klammern, Nageln, mit einem Stock, Peitsche, Paddel, Schläge bekommen. Ein bisschen Blut fließt bisweilen? Nein, aber ich habe definitiv schon Spuren danach. Ja. Wo ist deine Grenze? Wo ist meine Grenze? Die Dinge, die in eine Toilette gehören, da ist meine Grenze. Mhm, mhm. Gibt es ein Codewort zwischen euch beiden? Ja, genau, ein Safe-Wort. Wie heißt das? Das heißt Bodensee. Sehr lustig, Bodensee. Wenn du sagst, Bodensee ist Schluss mit Schippern. Ja, allerdings habe ich das noch nicht benutzt, weil ich da doch zu stolz zu bin. Ah ja, das heißt, du beißt auf die Zähne und erträgst das. Richtig. Und ich habe auch schon des Öfteren geweint auch. Mhm. Aber wie gesagt, da bin ich zu stolz für. Lässt er dich auch schon mal gefesselt im Raum liegen und er geht einkaufen oder sowas? Nein, das nicht. Also er hat schon einen sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt. Es kommt schon häufig vor, dass andere Männer auch mit teilhaben. Ach so, das gibt's auch, dass er Jungs mitbringt. Ja, also wir gehen zum Beispiel auch in Pornokinos. Mhm. Und da sind, ja, unterschiedlich mal 10, 20 Männer vor Ort. Mhm. Und dann? Ja, die warten ja auch nur auf so eine Situation. Und die 10, 20 Männer, was machen die dann mit dir? Ja, also er lässt mich die Männer blasen, mhm, oder unter anderem auch Geschlechtsverkehr machen. Achso, er weist dann an und sagt, hier, zu dem geh und mach mit dem das. Genau. Mhm. Wahrscheinlich ähnlich auch, wenn ihr auf Fetischpartys seid, dass es da auch zu solchen Konstellationen kommt, oder? Ja, deswegen geht man ja auf so eine Partys hin. Genau. Ja. Also geht's hoch her? Ja. Ja, das Problem ist einfach mittlerweile die Gefühle. Ich fühle mich nicht so gut dabei. Vor einem halben Jahr wollte ich das Ganze auch schon beenden, was sehr herzzerreißend war auf beiden Seiten. Und ja, dieser sexuelle Trieb hat einen doch dann wieder zusammengeführt. Es geht nicht mit, es geht nicht ohne. Die Gefühle spielen eine große Rolle. Ist alles ein bisschen verzwickt. Mhm. Welche Sexualität lebt er, sofern du das weißt, mit seiner Frau? Also so oft, wie wir uns sehen, kann da, glaube ich, nicht mehr viel laufen. Ach so. Und wenn da was läuft, läuft da auch irgendwie SM-mäßig was? Nein. Nein, das also ist das definitiv nicht. Ja. Wie ist seine Beziehung überhaupt zu seiner Frau? Wenn ich das mal so genau wüsste. Ich kann ja immer nur das wiedergeben, was er mir sagt. Also er meint immer, das wäre alles nicht so rosig. Und wir beiden haben Kinder miteinander. Das wäre halt das Hauptthema, warum die beiden noch zusammen wären. Hast du ein schlechtes Gewissen, dass du da quasi in eine Familie reinfunkst? Ja, das auch. Was würdest du denn gerne wollen? Was wäre denn dein Traum? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde noch nicht mal wollen unbedingt, dass er seine Familie wegen mir verlässt. Gut wäre es, wenn die Frau von mir weiß oder wüsste. Mhm. Ja, und das alles... Aber dann wäre wahrscheinlich Chaos, wenn die Frau, die würde es wahrscheinlich nicht tolerieren. Und kann ich auch gut verstehen, wenn es so ist, ja. Mhm. Kann man ja auch verstehen. Klar. In der Tat. Klar. Das heißt, der Traum ist gar nicht, dass du mit dem richtig zusammen wärst. Schon, aber ja, ich bin auch kein Unmensch. Ich habe halt echt noch die Kinder und die Frau im Kopf. Mhm. Und ja, das bremst mich dann so ein bisschen. Ich finde, das ehrt dich. Die schwarze Peterkarte, die Arschkarte in dem Spiel hat er. Weil er macht es. Und er geht seiner Frau fremd und er belügt seine Frau. Ja, aber ich bin dann wiederum auch die Frau, die davon weiß, natürlich, und trotzdem macht. Natürlich, ja. So, hast du ihm diese Bedenken mal so formuliert und hingelegt? Ja, klar, des Öfteren. Also wir standen auch echt schon beide voreinander und haben Tränen geweint. Aber ja, wir können es nicht sein lassen. Es ist wie eine Sucht. Wahrscheinlich macht er sich da bequem. Er hat seine Familie, das hat er da mit allen Vorteilen. Und hat dann seine schräge Sexualität mit dir auch. Also er hat schön seine zwei Welten. Und das habe ich ihm auch schon vorgeworfen. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren Single. Ich selbst habe auch einen Sohn. Mhm. Lebe halt alleine. Und ja, er führt da halt sein Familienleben und ich hänge dann so in der Luft. Mhm. Ich habe auch kein Interesse, jetzt jemand anders kennenzulernen oder irgendwie so. Aber ja, was du jetzt alles sagst, gut, auf der einen Seite höre ich daraus fast eine Besessenheit in Sachen Sexualität oder eine starke Abhängigkeit von ihm, aber auf der anderen Seite auch eine große Bedenklichkeit, ein schlechtes Gewissen, ein ungutes Gefühl und irgendwie geht's so nicht weiter. Ja. Was wäre denn für dich eine Lösung? Ja, eine Lösung wäre eventuell wirklich jemand anders, mit dem ich das ausleben könnte, der nicht unter solchen in so einer Situation lebt, ja. Genau, das habe ich gerade auch gedacht. Ich glaube, es gibt da gar kein, in dieser Konstellation wird es gar keine richtige Lösung geben. Richtig. Und da wäre die richtige Lösung natürlich die Loslösung von ihm und in eine andere Richtung zu gehen. Ja, nur das Problem ist, ich bin jetzt auch schon länger in der Szene drin und es gibt halt sehr viele Blender auch in dieser Szene. Viele Leute, die eigentlich gar keine Ahnung haben von dem, was sie machen und was dann stellenweise auch echt gefährlich werden kann. Mhm. Das heißt, du bist froh, dass du so jemanden hast, wo das sexuell so gut läuft und Vertrauen da ist? Richtig, und ich kann ihm wirklich hundertprozentig vertrauen. Selbst wenn ich komplett gefesselt bin und mich keinen Millimeter mehr bewegen kann, selbst wenn ich am Weinen bin und er mir so eine Schmerzen zufügt, bin ich trotzdem safe bei ihm und das weiß ich. Aber Vanessa, es gibt natürlich, wie in den meisten Fällen, keine goldene Lösung, wo alles gut ist. Du wirst Konzessionen machen müssen. Wenn du ein schlechtes Gefühl hast, wenn du dich eigentlich nicht gut dabei fühlst, auch dich moralisch schäbig fühlst und gar nicht mehr willst letztendlich, dass er ganz zu dir kommt, weil er dann die Familie zerschießen muss und so weiter, dann bleibt dir ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als diesen anderen Weg zu gehen, mit all den Risiken und vielleicht auch Unbequemlichkeiten einen neuen Partner zu finden. Ja, klar, du hast recht. Vor allen Dingen will ich ja auch wirklich mal sowas Familienähnliches führen, sage ich jetzt mal. Ist das für dich eigentlich ein Traum, dass du einen Mann findest, den du wirklich tief liebst und mit dem du auch diesen Fetisch leben kannst? Ja, klar, total. Ja. Weil ich höre auch immer wieder von Leuten, die sagen, das passt nicht zueinander, Liebe und dieser krasse Fetisch. Aber du könntest dir das vorstellen. Ja, gerade das. Mhm. Gerade das passt super zusammen, weil dieses Vertrauen einfach, das gibt dir ja sonst kein anderer. Mhm. Das ist. Vanessa, ich kann als ganz unbeteiligter Außenstehender kann ich dir nur raten, so wie du es mir gerade geschildert hast, versuche einen Schlussstrich zu ziehen und geh neue Wege, auch wenn die neuen Wege erstmal schwierig und stolprig sind, aber es ist das klarere und bessere Leben für dich, bei dem du dich besser fühlst auch. Ich habe es schon probiert. Heute haben wir uns auch gesehen, morgen werden wir uns wahrscheinlich auch wieder spontan sehen. Wir nehmen uns immer wieder vor, uns mal ein paar Tage nicht zu sehen, aber... Du musst irgendwann eine radikale Entscheidung treffen und dieses auch versuchen, radikal durchzuziehen. Nur so geht's. Ja. Nur so geht's. Ja, mehr kann ich nicht sagen, Vanessa. Lumian, ich danke dir. Auf dass du gut entscheidest und auf dass es dir bald gut geht. Danke, danke. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, hier der Hinweis auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Dreck. Und ich frage euch, was ist euch schon besonders Dreckiges passiert? Was habt ihr Dreckiges erlebt? Vielleicht einen sehr und ekelhaft verschmutzten OP-Saal, vielleicht ein versifftes Hotel, eine sehr vermüllte Wohnung, Ekelhaftes in einem Restaurant. Oder aber, da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen reingehört, ist Dreck für euch sogar erregend im sexuellen Sinne. Thema übermorgen Dreck, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft vor der Sendung und während der Sendung an. Dreck, unser Thema übermorgen. Freitag nach heute, Sven ist hier, 36. Oh, hallo? Das ist aber laut. Hallo Sven. Hi. Wo bist du denn? Das rumpelt da so. Ich komme gerade aus meinem Büro. Ich bin auf der Arbeit. Okay, verstehe. 36 stimmt, ne? Bitte? 36 stimmt. Ja, ist okay. Hör ich mich älter an? Nö. Ich frage nur, um sicher zu gehen. Okay. Alles gut. Ich bin mega nervös. Ich höre dich schon seit 95. So lange? Ja. Ja. Und jetzt auf reden wir Fall. Beide miteinander. Genau. Das ist ja lustig. Deswegen rufst du an, Sven? Und zwar, wir haben ein Geldgeschenk erhalten. Wer ist meine hier? Meine Freundin und ich. Ein Geldgeschenk? Genau. Wie hoch? Ist nicht spektakulär, 1500. Ja. Und es geht darum, behalten wir es oder behalten wir es nicht. Wir bräuchten es finanziell nicht, also sind nicht drauf angewiesen. Wer hat euch das Geld denn geschenkt? Ja, das ist der Punkt an der ganzen Sache. Das ist die Affäre ihrer Mutter. Die Affäre der Mutter? Und genau. Warum schenkt die Affäre der Mutter euch das Geld? Ja, die Mutter ist halt Single, also die ist die klassische Affäre. Und der Herr ist verheiratet halt. Mhm. Und meine Freundin sieht das Ganze nicht so gut, weil ihre Mutter leidet ab und zu auch ein bisschen darunter. Mhm. Jetzt ist es gerade wieder besser, das ist halt so eine On-Off-Sache. Und ja, sie findet es moralisch halt falsch, weil sie gegen diese Verbindung ist. Deine Freundin? Genau. Mhm. Und findet das einfach zu schade und sie mag auch lügen und betrügen nicht. Sie ist da ein sehr ehrlicher Mensch und ja. Nur sollte man das vielleicht der Mutter überlassen, was auf was sie sich einlässt. Ja, das denke ich auch. Das ist auch irgendwo meine Ansicht, weil sie ist alt genug und weiß selber, was sie tut. Finde ich eigentlich auch. Aber da hat die Tochter sich eigentlich rauszuhalten. Also sie beratschlagt sie da nicht. Also sie sagt nichts dagegen. Also sie hält sich da schon zurück. Also okay, aber jetzt, warum schenkt der Mann euch oder deiner Freundin 1500 Euro? Ja, wir hatten jetzt vor kurzem einen Motorschaden. Der Wagen ist noch relativ neu und wir hatten überlegt, Motor auswechseln oder einen neuen Wagen kaufen. Mhm. Dann hatten wir uns für den Motorwechsel entschieden, weil der Wagen hat noch einen guten Wert. Mhm. Und ja, dann hat er sie zufällig getroffen. Sie wollte ihre Mutter auf der Arbeit besuchen. Mhm. Und dann hat er sie unterwegs auf dem Firmengelände halt getroffen, hat ihr den Umschlag zugesteckt. Und sie wollte den eigentlich nicht annehmen. Der hat das einfach so gemacht? Der hat es einfach so gemacht, ja. Will er sie damit beschwichtigen und Ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass sie gegen diese Verbindung ist. Ach so. Also das weiß ich gar nicht und das wissen wir gar nicht, dass im ersten Moment denkt man, er macht das, um sie wohlgesonnen zu stimmen. Ja, das habe ich auch so gedacht. Also ich habe verschiedene Theorien da entwickelt. Wir haben uns auch lange und breit darüber unterhalten. Und ja, es könnte natürlich so sein. Aber er wollte auch nicht, dass die Mutter das erfährt. Also das war ihm auch wichtig. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist ja die entscheidende Frage. Vielleicht hat die Mutter ihm das doch erzählt und jetzt will er nicht, dass die Mutter das erfährt, damit er nicht in Verdacht gerät, dass das Schmiergeld ist. Ja, Schmiergeld ist ein feiner Begriff. Vielleicht ist es ja so rum. Aber hör mal, was gibt es denn da überhaupt für eine Frage? Wenn deine Freundin so gegen diesen Mann ist und den auch moralisch mehr oder weniger verurteilt, ja, dann nimmt man doch kein Geld von dem an. Ende der Debatte. Ja, aber das ging ja alles schnell. Also das war so eine Hauruck-Aktion. Das war jetzt nicht so, der hat einfach den Umschlag gegeben und Nein, okay. Ich wusste auch nicht, was da drin ist. Also wäre das jetzt ein humaner Betrag gewesen. Wir haben auch einen Sohn bekommen, ja, vor 5 Monaten, da hat er auch was gegeben. Okay, aber es war eine Hauruck-Aktion, sagst du. Aber man kann auch in einer Hauruck-Aktion das Geld wieder zurückgeben und sagen, hier, ja, das ist zu viel, sorry. Ja. Ja, aber sie wusste ja nicht, wie viel das ist. Das hast du ja erst später erfahren. Na gut, aber jetzt weiß es ja. Genau, und deswegen ist ja der Punkt, wir haben das Geld noch nicht angerührt, das liegt seit 4 Wochen bei uns zu Hause. Aber warum zögert sie überhaupt, das zurückzugeben? Es kam jetzt noch nicht dazu, dass wir es zurückgegeben haben. Wir sehen den Herrn ja auch nicht so oft. Und ich habe es aber jetzt so verstanden, dass ihr euch noch gar nicht so ganz im Klaren seid, ob ihr es überhaupt zurückgeben sollt. Also meine Position ist ganz klar, wir sollten es behalten. Also ich habe erst wirklich moralische Bedenken gehabt. Ja. Irgendwie, weil ich weiß ja, wie sie ist und ich schätze das auch an ihr, dass sie so dieser vernünftige Part zu mir ist, weil ich bin moralisch, ethisch, ja, weiß ich nicht, manchmal nicht so korrekt, sage ich mal. Mhm. Und ich würde sagen, so ein bisschen spitzbübisch, also nichts Schlimmes oder so, aber... Gut, du würdest das Geld behalten, aber du stehst ja diesem Mann auch, kann man ja sagen, komplett neutral gegenüber. Ja, schon. So habe ich es verstanden. Wie ist dieser Mann denn, wie steht der da? Ist der wohlhabend? Ja, ja, das ist für ihn so, als ob ein Normalverdiener jetzt einen Zehner verschenken Ach so, würde. Oder so. Okay. Ja, ja, dann ist es aber wirklich an deiner Freundin, ob sie das wiederum mit ihrem Gewissen vereinbaren kann, von einem Mann Geld zu nehmen, den sie eigentlich verurteilt. Ja, und da kommst du ja ins Spiel. Ja. Ich hab mit meiner Freundin darüber gesprochen, ja, und wir kamen zu keinem Punkt. Und ich habe gesagt, pass auf, ich werde versuchen, den Domian zu erreichen. Weil sie weiß ja, dass ja, ich bin Bewunderer von dir, kann man sagen. Vielen Dank. Ich finde das sehr gut, wie du vielen Menschen hilfst und auch wie du mit skurrilen Situationen umgehst. Und ja, und meine Freundin respektiert dich auch, denke ich. Mhm. Sie war am Anfang so ein wenig, ja, ein bisschen zwiegespalten. Sie kannte nur diese lustigen Sachen, diese Klassiker, dieser Hackfleischmann oder was so im Internet halt sehr oft kursiert halt. Oder bei Facebook in den sozialen Netzwerken, diese ganzen Quatschsachen. Was wirklich dahinter steckt bei deiner Arbeit, das können die Leute ja gar nicht beurteilen, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Und also, zurück zur Freundin. Ja. Was glaubst du denn, wo ihre Tendenz hingeht? Ja, ich weiß nicht. Also sie wird die Prämisse eingehen, so wenn wir der Mutter das erzählen, dass er das Geld gegeben hat, dann würde sie das eventuell behalten wollen. Mhm. Denke ich, so weit bin ich schon gekommen durch meinen Einsatz. Warum will er nicht, dass die Mutter das erfährt? Ja, das ist die Frage. Mhm. Vielleicht ist ihm das einfach unangenehm. Vielleicht möchte er wirklich nur was Gutes tun. Und wäre der Betrag geringer gewesen, sagen wir 300 Euro oder so, dann hätten sie auch gar nicht gezögert, dann wäre es in Ordnung gewesen. Wie lange läuft schon diese Beziehung zwischen der Mutter und dem Mann? Oh, das weiß ich gar nicht ganz genau. Aber bestimmt 2 Jahre. Mhm. Das ist so eine On-Off-Sache halt. Und immer wieder treffen ja wahrscheinlich auch deine Freundin und er bei der Mutter zusammen. Oder bei Nein, das ist getrennt. Ja, aber man trifft sich immer bei Feierlichkeiten oder... Nein, so nah ist das nicht. Nein. Nein. Aber also ihre wäre lieber, deine Freundin wäre lieber, wenn es diesen Mann nicht im Leben deiner Mutter gäbe. Ihrer Mutter, ja. Ihrer Mutter, genau, ja. Entschuldigung. Das kann man so sagen. Ich denke schon, dass es so ist, ja. Dann ist der Fall für mich völlig klar. Dann kann sie es nicht annehmen. Und schon gar nicht so eine Murkserei machen, damit die Mutter darf das nicht erfahren. Nee, sie würde das ja der Mutter sagen. Wenn die Prämisse wäre, wenn sie es behalten, wird sich der Mutter aber erzählen. Weißt du, eine Variante ist auch noch, wenn ihr es behaltet oder wenn sie es behält, dass sie dieses Geld für einen guten Zweck spendet. Ja, wir haben ja gerade einen kleinen Sohn bekommen. Das wäre natürlich auch... Das wäre der gute Zweck. Das wäre ein guter Zweck, natürlich. Nein, so geht das nicht. Nee, das finde ich nicht. Ich habe es befürchtet, Jürgen. Ich habe es echt befürchtet. Also ich finde einfach das Saubere, einfach das zurückzugeben, Schluss aus. Okay. Wenn sie ein normales oder neutrales Verhältnis zu diesem Mann hätte, könnte man sich freuen darüber. So finde ich aber nicht. Ja. Und ich kenne dich ja ein wenig aus der Sendung und ich habe sehr viele Sendungen gehört und gesehen und ich habe mir das schon gedacht, dass du dazu deinen Prinzipien korrekt stehst und wenn sie damit nicht glücklich ist, dagegen gerät. Ja, das ist so. Das ist meine Meinung. Man kann sich anderer Meinung sein, aber du wolltest ja auch einfach meine Meinung hören. Genau, das war mir wichtig. Ja. Das war uns wichtig. Lieber Sven, mehr kann ich nicht sagen. Ja. Dann grüße deine Freundin herzlich von mir, richte das aus, was ich gesagt habe und überlegt, was ihr Kluges tun werdet. Ja. Alles Gute. Ich würde gerne das Gespräch mit dem Klassiker abschließen, weil ich würde gerne noch ein Autogramm haben. Ich habe es in die E-Mail nicht reingeschrieben. Sehr gerne. Verdammt. Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an, Sven. Ja, super. Alles klar. Alles Gute. Du legst bitte auf. Tschüss. Ciao. Und Elisabeth, 68. Guten Morgen. Hallo, Elisabeth. Ja. Du bist dran. Ja, ich bin dran. Ich freue mich sehr. Du bist 68 Jahre alt. Guten Abend. Ich habe schon gedacht, jetzt komme ich nicht mehr dran. Es ist zu spät. Doch. Um was geht's denn? Ich habe eigentlich einen Hilfeschrei an dich. Der Mann hat auch gesagt, du hast schon vielen Menschen geholfen und versucht zu helfen. Und das war jetzt so irgendwie, ich bin jetzt gar nicht mehr gefasst, richtig zum Sprechen. Es ist so, ich habe Brustkrebs gehabt und habe jetzt die Diagnose wieder auf der anderen Seite Brustkrebs mit einem schweren Tumor. Ich bin jetzt ganz durcheinander, ich kann jetzt gar nicht richtig sprechen. Ja, versuch mal ganz erstmal durchzuatmen. Wir haben ja noch Zeit. Du hast jetzt so schnell gesprochen, dass ich gar nicht so richtig verstanden habe. Du hast mir erzählt, dass du Brustkrebs hast. Ja, und jetzt, ich habe vor 4,5 Jahren habe ich die rechte Brust verloren dadurch. Mhm. Und habe dann hinterher auch ganz schwere Chemo gehabt, wo ich nicht gewusst habe, ob ich die überstehe. Habe dann auch 48 Bestrahlungen und die Schädigungen von den Behandlungen. Und jetzt kriege ich die Diagnose auf der linken Seite. Und zwar ist es so gelaufen, dass ich schon seit Frühjahr Probleme habe und habe das dem Arzt gesagt und wieder hingegangen. Ich war dreimal beim Arzt, der hat mich nicht ernst genommen, obwohl ich die ganzen Jahre jetzt zur Nachsorge bei ihm war. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich soll meine Wirbelsäule in Ordnung bringen. Das ist ein eingeklemmter Nerv. Und ich soll dann im Dezember wieder kommen. Da machen wir dann die Mammographie. Und das war jetzt letzte Woche, am 19. Wurde die Mammographie gemacht. Und jetzt wurde festgestellt, dass ich in der linken Brust die gleiche Krebsart, schweren Krebs, aggressiven Krebs auch in der linken Brust habe. Das heißt, es muss wieder operiert werden? Ja. Das heißt, das Ganze, was du schon hinter dir hast, steht dir jetzt unter Umständen wieder bevor. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich leide auch schon viele Jahre unter schwere Depressionen und natürlich hat mich das sehr, sehr runtergezogen. Das glaube ich, das verstehe ich. Und ich verstehe auch nicht, dass dein Arzt sich da so verhält. Ich habe in der linken Brust, der nennt es Lipom, das ist wie so ein Fettgewebe und da dahinter muss der Tumor gewesen sein. Aber ich kann es nicht entschuldigen, dass er dann nicht sagt, wir machen eine Mammographie, wenn ich schon dreimal dort war. Aber die jetzige Diagnose steht ganz fest. Ja, da ist also kein Zweifel möglich. Es ist eine Biopsie gemacht worden und das Ergebnis von der Biopsie ist da und es ist ein aggressiver, schnell wachsender Tumor jetzt in der linken Seite. Lebst du alleine? Nein, ich habe eine Familie und die ganze Familie, die leidet drunter. Und meine Kinder und die Enkelkinder. Aber ich vermute, dass die Familie dich doch bestimmt auch aufgefangen hat und gestützt hat. Ja, ich will jetzt auch nicht unbedingt sterben, wollte noch bei meinen Kindern sein. Und ich habe jetzt so viel mitgemacht. Und die Kinder, die wohnen weiter weg, die sind jetzt auch gekommen mit den Enkelkindern. Und auch der kleine Enkel mit 2,5 ist gekommen, hat mich ganz traurig angeschaut und gesagt, Oma, hier geht's nicht gut. Was sagt denn dein Mann und was sagen deine Kinder? Ja, mein Mann, der ist auch sprachlos, der sagt auch, er hätte auch können eine Mammographie machen, schon vor Monaten. Dann hätte man das im kleinen Stadium noch erwischt und man hätte vielleicht, ich weiß ja jetzt nicht, ob der Krebs wieder gestreut hat oder ob die Lymphdrüsen befallen sind, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt nächste Woche am Donnerstag soll die OP stattfinden. Ja. Und ich weiß gar nicht, mit welcher Kraft ich das überstehen soll. Achso, das ist jetzt alles schon eingefädelt, dass die OP wird stattfinden. Ja, also das morgen muss ich in das Ärztehaus, da wird dann das sind die Gramm gemacht von den Knochen, das CT von der Leber, Lunge und das ganze Zeug. Am Freitag muss ich dann ins Krankenhaus zu den Vorgeschichten machen und am Dienstag soll dann die OP stattfinden. Weißt du, Elisabeth, ich glaube, die schönste Motivation, jetzt nochmal diesen schweren Weg zu gehen, ist deine Familie, sind deine Kinder. Ich weiß schon, aber manchmal. Ich verstehe das total. Ich wäre auch völlig am Ende, wenn ich in deiner Situation wäre. Aber du hast es ja schon mal geschafft. Ich weiß, das heißt, und auch die Schädigungen von der Chemo. Das war so schlimm, die Chemo. Die haben meinen Knochen geschädigt, meine Schleimhäute geschädigt, die Nerven geschädigt und alles. Nun liegt das schon ein paar Jahre zurück. Vielleicht wird es diesmal ganz anders verlaufen. Bist du wieder in derselben Klinik? Ja, wieder in derselben Klinik. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du damals da gut aufgehoben warst? Na, schon, weiß nicht so ganz, also auch nicht. Es war so, es wurde zuerst gesagt, dass brusterhaltend operiert werden kann, dann hat man mich operiert. Weiß mit dem Radiologe, die stechen die in die Brust rein, das waren 2 Knoten und jeden Knoten 5-mal reinstechen und bei 2 Knoten die Brust 10-mal bestechen. Auch jetzt mit der Biopsie, das ist wirklich, da kommt man sich vor wie ein Tier, sag ich dir. Wie ein Tier wird man da behandelt. Und dann habe ich gedacht, ja, Brüste haltend. Und dann kam das Ergebnis, dass da müsste so und so viel Rand frei sein vom Tumor. Das war dann nicht. Dann dieser Operateur, der das macht nächste Woche, hast du denn zudem ein vertrauensvolles Verhältnis? Ich weiß ja gar nicht, wer das macht. Ach, das weißt du noch gar nicht? Nee, weiß ich nicht, wer das macht. Das habe ich damals auch nicht gewusst. Da gibt es kein Vorgespräch mit dem entsprechenden Arzt? Ich denke halt, dass da wird so ein, wie heißt denn der die Narkose macht, Er wird heute Vorgespräche machen, aber... Das finde ich ja sehr seltsam, muss ich ehrlich sagen. Elisabeth, mir tut es gerade sehr leid, dass die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Aber wir werden dich nicht alleine lassen. Ja. Wir werden dich gleich wieder anrufen. Möchte ich nur bitten, aufzulegen und zu warten, bis wir uns gleich wieder melden. Ja, ich sag vielleicht hört es jemand, wo mir was sagen kann. Genau. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Das war's für heute, ihr Lieben, in der Technik. Benjamin Vlies, bis morgen. Gute Nacht.